Laut der Meldung von Newsis Südkoreas hielten die Parlamentsabgeordneten der regierenden liberaldemokratischen Partei Japans am 1. Juni in Tokio eine gemeinsame Sitzung der Direktionen für auswärtige Angelegenheiten und die wirtschaftliche Zusammenarbeit ab. Dabei behaupteten sie, solange die Mädchenstatue vor der japanischen Botschaft in Seoul nicht beseitigt werde, solle die japanische Regierung der Trostfrauenstiftung kein Geld geben.